your smile until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. She said she doesn't want to get a reputation. A sweet, sweet smile's not an open invitation. She wants respect for all the ladders she's climbed. She doesn't want to be classified. He's a shirt and tie who's afraid of commitment. A disc jockey with a good standard of living. He likes love, love, but won't pay the price. He cleans up well and he's also nice. Time stands still. Get up off your knees, stand still for no one, and no one's greed. Is it love? Is it love? Are you just fooling around? Is enough? Is enough? You got your head in the ground. Look up, look up, your world is crumbling down around you. Oh, wake up! Is it love? Is it love? Are you just fooling around? Is enough? Is enough? You got your head in the ground. Look up, look up, your world is crumbling down around you. For herself, her check's grade A. She tried love once, but it just got in the way. Got the hired hands and the house on the hill. She swapped the social life for a sleeping pill. He's married now, but he still goes wild. His wife's at home expecting the third child. He said the perfect life is just a matter of time. He'd know what he wants if he could make up his mind. Time stands still for no one, so get up off your knees. Is it love? Is it love? Are you just fooling around? Is it enough? Is it enough? You got your head in the ground. Look up, look up. Your world is crumbling down around you. Oh, wake up. Is it love? Is it love? Are you just fooling around? Is it enough? Is it enough? You got your head in the ground. Look up, look up. Your world is crumbling down around you. Keine Instagram-Romanze, zurechtgerückt und orchestriert im echten Leben. Kommt es vor, dass ich nicht immer dein Held bin? Du hältst mir den Rücken frei und wir alles zusammen, bis ich wieder komm. Egal wie kompliziert du sagst, es wird schon, das ist unser Job. Ich halt den Kopf aus, schieb mir Filme, als hätte ich nicht schon genug gechillt. Verkacke was und fuck dich ab und frag dich, warum du nicht willst. Du sollst dich auf mich verlassen können, ich will da sein. Doch tu, als wüsste ich nicht, dass du mich von heute auf morgen verlassen könntest. Ich hab nie gelernt, auch anzukommen, musste mal weiterrennen. Fühl mich gleich eingegrenzt von allem, ich verlang von dir kein Verständnis. Geht mein Bestes, ich will nichts mehr hinterfragen. Denn die Zeit, sie läuft und vielleicht willst du nicht mehr warten, keine Ahnung. Is it love, is it love, are you just fooling around? Is it enough, is it enough, you put your head in the ground. Look up, look up, your world is crumbling down around you. Oh, wake up. Is it love, is it love, are you just fooling around? Is it enough, is it enough, you put your head in the ground. Ganz im Ernst, wie es zu dieser Kombination gekommen ist aus Ray Garvey und Kool Savas, ich habe keine Ahnung. Der Song ist ganz geil geworden. Is It Love, neu für euch in 1 Live. Wir sprechen jetzt über Cheat Codes. Das waren die Dinger, mit denen man früher, nein, nicht man, sondern die uncoolen Kids, die haben damals früher zum Beispiel bei Super Mario die Speziallevels mit Cheatcodes freigeschaltet, weil sie einfach zu schlecht waren, um sie wie ordentliche Kids frei zu spielen. So, heutzutage weiß ich gar nicht, ob man noch cheaten kann. Ne? Ich bin jetzt nicht so drin in dem Business, ehrlich gesagt. Ich zocke nur FIFA und da wüsste ich nicht, was ich da cheaten sollte. Ist aber auch egal, wir schweifen so ein bisschen ab, denn es geht jetzt nicht ums Zocken, es geht um eine andere Art von Cheatcodes, nämlich diese hier. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about Matthew, Trevor und Kevin sind das. Cheat Codes ist ein EDM-Produzententrio aus Los Angeles. Die sind erst seit 2015 dabei, also nicht mal 3 Jahre, also relativ neu im Business, muss man sagen. Haben aber beim Promi-Sale richtig zugeschlagen. Feature-Artists bisher, zum Beispiel Demi Lovato, Robin Schulz oder David Guetta. Das geht schon mal klar, muss man sagen. Jetzt haben sie eine neue Single rausgebracht. Das Ding heißt Put Me Back Together und ist zusammen mit Ciara. Kennt ihr auch schon, zum Beispiel von der Single mit Linkin Park Heavy. Cheat Codes, neu mit Ciara in 1 Live. Put Me Back Together. I never met nobody who sees the stars the way you do. Nobody that can love me when I'm stumbling around the room. You put your hands on my body and you give me that room. And I know that you got me when I'm falling into you. You tell me how and I'm dropping low. And you show me places I never know. Even when we just riding around town getting stoned. Boy, you put so classy, like I'm an LA queen. You don't care that I'm broken. You don't care that I'm mean. You just say that I'm golden, like a Jesus piece. What y'all trying to do? 24. Talk to me, girl. Oh, baby, it's alright with you. I rent a room in the house. Listen, baby girl, I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen, baby girl, once you get a dose of dough, you gon' want some more. So listen, baby girl, when I make it, I want you there. Want you there, yeah. Gleich hier in 1 Live um Brusthaare und Pullover, die sich miteinander verwoben haben. Und das Ganze wird auch noch vorgetragen von einem Lehrerkind. Ich habe euch gewarnt. 1 Live Hacks von Bastian Bielendorfer. Hey Leute, hier ist das Lehrerkind. Ihr kennt das. Jede Schule hat einen Lehrer, bei dem Brusthaar und kaffeefarbener Pullover eine untrennbare Einheit bilden, der in seinem Bad seine eigene Milbenkolonie züchtet und der immer noch die Grünen wählt, obwohl die mittlerweile weniger Profil haben als die Frontalansicht von Hans Entertainment, den Biologielehrer. Hier mein Tipp, wie er viele Jahre Unterricht mit dem Labortarzan überlebt, ohne Malaria-Tabletten nehmen zu müssen. Einfach ein bisschen Interesse zeigen. Ja, richtig gehört. Anders als Mathe oder Physik, die in echt trockener sein können als Tati Xell im Dschungelcamp, ist Biologie wirklich spannend. Immerhin ist Genetik der einzige Grund, warum ihr aufrecht geht und nicht wirbelsäulenlos als schleimiger Urquark durch die Gegend kriecht, so wie Hans Entertainment. In der Biologie kann man so viel Spannendes erfahren. Euer Körper besteht aus Milliarden Zellen, jede ein kleines Kraftwerk, das euch zu einem kleinen Wunder macht. Euer Gehirn ist das komplexeste Gebilde im gesamten Universum, also außer bei Hans Entertainment. Also benutzt euer Gehirn und hört in Bio zu. Oder hättet ihr gewusst, dass Wombats die einzigen Tiere sind, die Würfel kacken? Warum? Weiß kein Mensch. Wahrscheinlich, weil im Busch nichts los ist und sie einfach gern Jenga spielen. Vielleicht findet ihr es ja raus, wenn ihr in Bio nicht pennt. Und denkt dran, am Ende wird eh immer alles gut. Nur davor ist oft echt scheiße. 1 Live Hacks von Bastian Bielendorfer. Alle Folgen auf 1live.de. Oh Lord, hear me turn these words into a song. For them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want. Call me crazy. You can call me whatever you want. That won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy? Crazy. This is so much harder than I thought. But I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone can see. Crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy? Live. To the left, to the left. Yes, if I bought it, please don't touch. And keep talking and mess, that's fine. But could you walk and talk at the same time? Then it's my name that's on that tag. To remove your bag, let me call you a cab. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about how I'll never ever find a man like you. You got me to stay. Gehört diese Stadt uns. 1Live. Eine Nacht in Mönchengladbach. Unter anderem die große Open-Air-Show im Hockeypark mit It's gonna be okay. Robin Schulz, Lost Frequencies, Mogwai und Alle Farben. Hi, hier ist Alle Farben und ich hoffe, ihr habt einen tollen Partyabend. 30. April, Hockeypark Mönchengladbach. Wir tapfen die ganze Nacht durch. 1Live. Eine Nacht in Mönchengladbach. Alle Infos auf 1live.de. 1live. Stauschau. Um 8:30, die A3 Frankfurt Richtung Köln. Die ist in Höhe Bad Honnef-Linz nach einem Unfall mit mehreren LKW bis heute Mittag gesperrt. Der Verkehr wird ab Bad Honnef-Linz abgeleitet. Da gibt es zurzeit 2 Kilometer Stau. Und in der Gegenrichtung auf der A3 zwischen Siebengebirge Königswinter und Bad Honnef-Linz 3 Kilometer Stau. Wegen Bergungsarbeiten ist da nur eine Spur frei und dauert 20 Minuten länger. Kann das wohl sein, dass ich dir gerade das Mikrofon aus, was ich nicht aufgemacht habe? Kann nicht sein. Ich glaube nicht. 1Live. Mit Marvin Fischer. Nee, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, dass sowas, das wäre ja ein Fehler. Und mir passiert natürlich keine Fehler an so einem Sonntag. Das ist eher ein Witz, ne? Die Sektorclubs aus der ersten Fußball-Bundesliga, das habt ihr am Wochenende mitbekommen, die haben eigentlich alle schon gespielt. Eigentlich, weil ein Club noch fehlt. Köln. Die spielen nämlich heute Nachmittag gegen Stuttgart. Das ist wieder mal so ein Endspiel für den Tabellenletzten. Wichtig, ja. Viel darüber gesprochen wurde auch schon. Wenn ihr euch jetzt noch Gedanken darüber macht, ne? So, was könnte da nachher passieren und was geht eigentlich gerade beim 1. FC Köln? Ich glaube, wir können alle Fragen auf einmal beantworten. Und dank dieses Reporters haben wir wirklich nicht nur die Frage, sondern auch die eindeutige Antwort von Köln-Trainer Rutenberg. Herr Rutenberg, kurz vor dem zweiten Tor hat schon fast alle gleichen Muster, zwei, dreimal quasi schon fast wie Déjà-vu gleichen Muster. Das war einfach ein geübte Torvorbereitung oder komplette Spieler in die Mitte sammeln lassen, nach breiter andere Seite weiter treiben. Genau. Genau so war's. I'll admit, I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. Just for show, yeah. She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on? I'm when everything's wrong. You make it right. I feel so high. I come alive. I need to be free. Calvin Harris und Ellie Goulding in 1 Live. Freunde, kennt ihr die hier noch? Hey, how you doing? Sorry, I can't get through. Why don't you leave your name and your number? De La Soul, Hip-Hop-Kombo aus den Staaten, haben sich gegründet. Da war ich eins, habe ich gerade nochmal schnell mit dem Taschenrechner nachgerechnet. Ich bin aus 87, die sind aus 88. Und die existieren tatsächlich noch, sind jetzt nicht mehr so krasse Hitmaschinen wie damals in den 90ern, aber sie kümmern sich noch darum, dass andere zu Hitmaschinen werden. Zum Beispiel haben sie sich mit einem jungen Mann aus London zusammengesetzt, mit Tom Misch. Der kommt jetzt gerade so langsam das erste Mal zu uns nach Deutschland rüber. Und zwar mit seiner neuen Single. Die heißt It Runs Through Me. Klingt wie eine sehr poetische Umschreibung für Durchfall. Ich glaube allerdings, es ist nicht das Thema in diesem Song. Auf jeden Fall ist dieser Song halt zusammen entstanden mit den Jungs von De La Soul. Die haben zusammen so ein bisschen eine Brainstorming-Session gemacht, haben geschrieben und produziert. Und rausgekommen ist halt der Song, den ich euch jetzt gleich ganz frisch präsentiere hier in der 1 Live Playlist. Wird mit drauf sein auf seinem ersten Album. Dieses Album kommt im April raus. Wie es heißt und wann es genau kommt, haben wir noch nicht. Das erfahrt ihr dann, wenn wir es wissen. Tom Misch, It Runs Through Me. Ist ein bisschen Lounge-Musik, bekommt ihr jetzt. Sehr coole Stimme. Und das Geile ist, zählen kann der Mann auch noch. Wow. 1, 2, 3, 4. I love the way it flows, I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. But I cannot say you'll hit through my guitar. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. And where I'll go, can't explain, I'll never know, but it's beautiful. You can't take this away from me, the way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running through me. You can't take this away from me, oh, the way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running through me. Love the way it sings, all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no, you with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline, and everything will be alright. She told me that the beat is mine, it will rock us through the night. Go. Can't explain, I'll never know, but it's beautiful. You can't take this away from me, oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. You can't take this away from me, oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. Clarity running through me. Come on, y'all. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity. Running through me. Yeah, it's running through me. Yo, I wear notes like coats, blues like dudes. Warmth in the rhythm, soul that glues. The bounce to my bones, jazz in my spine. The hop is my home, rap is my grind. I'm grinding on the backside of life, we dance. She threw me a chance, her hands in my pants. Actually, my pockets holding me tight. Whispering a dream I could hold in the night. Blood tight, a rhythm that's throbbing my vein. Wake up to write it on the pad, the pains. Like church, the organ will invite the tears. Like birth, the crying, let you know I'm here. Helped by the song that gave me a name. Dressed by the verse that gave me a claim. It's just basing the lines, safe to inhale. And if you live well, belong your years in the state you will be. My time is octave to play for the tree. It's rooted in every single nerve in me. The nerve of he who ignores the key. And music that opens the mind to be free. Whenever you're hot head, it pours you a breeze. Beneath the clouds, you allow to see. And clarity through harmony. Someone harming me, that won't be done. I stand protected by the laws of fun. I am perfected through the rhymes of run. Walk it this way and leave the party stunned. This music, it launched me with no aim. I've landed on some plane. Where I am, I can't explain or never know, but it's beautiful. So you can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. Come on, y'all. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. Eins Live mit Marvin Fischer. Sipping Chrissy Bud Mackin, honey in the club, me in the Benz, Icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if shorty wanna knock, we knockin' the diss. And if shorty wanna rock, we rockin' the diss. And if shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. Wanna fly, when I walk, pay attention, see the ice in the gliss. Stir, know they diss, honeys look, know they wish. Come on, boo, give me a kiss, come on. If you wanna go and take a ride with me, we dream. Must be the money. If you wanna go and get hold me, smoke it in the back of the Benz. Oh, I stop. Nelly in 1 Live am Sonntagmorgen. Ein Gottesdienst für Schusswaffen. Richtig gehört, ein Gottesdienst für Schusswaffen. Wo auf dieser Welt könnte das wohl passiert sein? A, in den USA oder B, irgendwo anders außerhalb der USA? Genau, A, ist völlig richtig. Sowas gab es tatsächlich diese Woche. Mehr als 100 Leute haben sich in einer kleinen Kirche in Newfoundland in Pennsylvania versammelt mit ihren AR-15-Maschinengewehren. Kurze Randnotiz, das war übrigens auch die Waffe, die bei dem Amoklauf im Februar benutzt wurde. Aber das ist bestimmt noch reiner Zufall und überhaupt nicht geschmacklos. 1Live-Reporterin Gabi Biesinger in den USA. Ich habe die Bilder gesehen. Die standen da tatsächlich mit ihren Kutten und mit diesen Maschinengewehren im Anschlag. Das ist richtig, richtig absurd, dieses Bild. Warum macht man das? Also, es ging darum, eben diese Waffen segnen zu lassen. Die wurden am Eingang streng kontrolliert, dass da keine Munition drin war. Und du hast es schon beschrieben, die Leute sahen etwas verkleidet aus. Also sie hatten goldene Kronen auf dem Kopf, manche auch mit Patronen verziert. Und dann wurde im Gottesdienst eben gesungen und die Waffen gesegnet. Und der Prediger sagte dann eben, das Recht, eine Waffe zu besitzen, sei Gott gegeben. Und es helfe eben, das Gedeihen der Menschheit zu beschützen, wenn man so eine Waffe hätte. Wahnsinn. Und für ihn sei eben dieses AR-15, dieses Gewehr, mit dem die ganzen Mars-Shootings gemacht werden, der eiserne Stab aus der Offenbarung des Johannes. Und so sah das auch Shraiman Ook, die war mit ihrem Mann und ihrem Sturmgewehr in die Kirche gekommen. Wir glauben an den zweiten Verfassungszusatz. Die Menschen haben das Recht, Waffen zu tragen. Und in Gottes Königreich muss man das Recht verteidigen gegen das Böse. Also zeigen wir hier den eisernen Stab, das AR-15. Ganz im Ernst, mir wird richtig übel, wenn ich mir das Ganze so anhöre. Wie waren die Reaktionen so vor Ort? Ja, die Leute in dem Ort, denen war das auch ein bisschen spooky. Die haben zum Beispiel die Grundschule in der Nähe der Kirche am Mittwoch geschlossen gelassen, weil eben Eltern und Lehrer nicht wollten, dass ihre Kinder diese ganzen Leuten mit diesen Patronenkronen und den Waffen gesehen haben. Mhm. Und es hat auch eine Handvoll Leute vor der Kirche demonstriert mit Plakaten wie Worship God, not guns, also betet lieber Gott an und nicht Waffen. Und Elisa Di Siena, die fand das Ganze total absurd. Solche Angriffswaffen sind doch nur zum Töten gut. Und sowas wollt ihr segnen? Schämt euch! Das Thema Waffen bleibt ja auch in den Staaten im wahrsten Sinne des Wortes ein heißes Eisen. Ja, es wird weiter darüber diskutiert und es gab auch wieder diese Woche ein paar Entwicklungen zu dem Umgang mit Waffen. Das stimmt. Also es gibt die Schüler aus Parkland, die nicht locker lassen. Dann gibt es zum Beispiel auf Bundesstaatsebene, eben in Florida, wo das Massaker passiert ist, inzwischen eine Gesetzesvorlage zu Waffenrechtsverschärfungen. Und die Wirtschaft hat zum Teil auf öffentlichen Druck reagiert. Also zum Beispiel die Supermarktkette Walmart. Die wollen Waffen und Munition jetzt nur noch an Leute über 21 Jahren verkaufen, wenn man hier in den USA dann auch legal Alkohol kaufen darf. Ja, macht natürlich Sinn, ne? Dann holt man sich halt eine Flasche Schnaps und eine Maschinenpistole. Das ist mit Sicherheit ein total solider Ansatz. Entschuldigt bitte, wenn ich ein bisschen sarkastisch bin. Ich verstehe diesen ganzen Waffenbunz in den Staaten nicht. Gabi Biesinger war das. Aus den USA über einen Gottesdienst, wo Leute ihre Maschinengewehre haben segnen lassen. Ich muss kurz ein paar Mal meinen Kopf doll auf den Tisch schlagen. So lange spiele ich euch Justin Timberlake. Everyone knows all about my direction, and in my heart somewhere I wanna go there, still I don't go there. Everybody says say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help about my transgression. Still in my heart somewhere there's melody and harmony for you and me tonight. I hear them call my name. Everybody says say something, say get caught up in the rhythm of it.